unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Hier bei mir sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Ich selber heiße Sabine Rückert und bin Journalistin. Und es geht jetzt, wir sind ja bereits, wie schon mehrfach erörtert, auf der Zielgeraden in Jesu Leben. Wir sind schon praktisch in der Passionszeit, obwohl wir jetzt erst den März haben. Aber die Passionszeit schreitet fort und wir müssen bis zum 18. April bei der Auferstehung sein. Und deswegen müssen wir uns ranhalten. Naja, wir hatten ja den Einzug jetzt in Jerusalem. Ja, jetzt also kommen Jesus wir. Jesus ist eingezogen und bejubelt worden. Ja, genau. Jetzt wirkt er in Jerusalem. Unter Umständen kommt es in manchen Evangelien zur Tempelaustreibung. Die hatten wir schon, in anderen nicht. Da gibt es nur Diskussionen mit verschiedenen anderen religiösen Eliten von anderer Glaubensrichtungen, jüdischer Glaubensrichtungen, Streitereien. Mit Pharisäern, Sadduzäern, ja, und die halt, genau, die damals unterschiedlichen theologischen Richtungen. Mit allen streitet er sich. Mit allen streitet er sich und macht sich natürlich unbeliebt und es gibt jede Menge Leute, die ihm ans Leben wollen. Das muss man mal so sagen, weil er einfach stört, er nervt. Ja, und kurz bevor er dann wirklich gefangen genommen, eingesperrt und hingerichtet wird, kommt es zu einer berühmten Szene, die auch 100.000-fach gemalt worden ist. Ganz besonders von Leonardo da Vinci, da werde ich nachher noch einen kleinen Text vorlesen, den ich selbst verfasst habe über dieses Bild. Es handelt sich um das Abendmahl. Heute wird wahrscheinlich meine Schwester sehr viel reden, weil sie mir schon angedroht hat, das Abendmahl, das wird ein tolles Thema. Ich habe mir gedacht, was ist denn da jetzt so toll dran? Du wolltest es eigentlich weglassen. Nein, ich wollte es nicht weglassen. Ich wollte es irgendwo reinbuttern. Aber du hast gesagt, nein, Abendmahl braucht eine eigene Folge. Was allerdings die Konsequenz hat, dass du diese Folge weitgehend beschreiten musst. Selbst bestreiten musst. Was aber nicht stimmt. Ich habe jede Menge lustige Texte zum Abendmahl. Ich fürchte, du hast wieder furchtbare lange Texte. Ich habe furchtbar lange Texte zum Abendmahl hinzu erfunden und gefunden mit Hilfe der Damen aus unserem Archiv, die mir immer hilfreich zur Seite stehen, wenn mir die Haare zu Berge stehen. Aber bevor es jetzt in Medias Res geht, wollen wir uns die Stelle mal anhören. Ja, Jesus lädt zum Abendessen ein. Ja. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Interessant, nicht? Sie sind sich nicht sicher. Keiner ist sich sicher. Ja, sie reden untereinander, wer wohl der Verräter sein wird. Ja, das ist noch stärker in der Matthäus-Passion, also in der Geschichte, da heißt es dann, Herr bin ich's. Ja. Fragen sie ihn, ob sie selber jeweils der Verräter sein werden. Eine der interessantesten Szenen an diesem Tisch, also er lädt ein. Man nimmt an, historisch gesehen, keinesfalls, dass das eine Männerrunde ist. Das Motiv ist ein Passafest. Bei Johannes ist es etwas früher. Also beim Evangelisten Johannes, bei den unterschiedlichen Evangelisten differieren die Zeitpunkte dieses Abendmahls. Der Johannes setzt dieses Abendmahl ein zur gleichen Stunde, in der in Jerusalem die Passahlämmer, nicht das Abendmahl, sondern die Kreuzigung, zu der gleichen Stunde, in der in Jerusalem die Passahlämmer geschlachtet werden. Man sagt sich ja immer, in unserer Zeitablauf, Donnerstagabend essen sie zu Abend und am Freitagnachmittag ist er tot, das kann doch gar nicht sein. Da müssen doch mindestens 2 Tage, die haben ja noch Verhandlungen und Gerichtsverhandlungen und Ähnliches. Das versteht auch der Johannes, der hat ja so einen breiteren Bogen. Aber Tatsache ist, dass Jesus zum Essen einlädt und dann praktisch ein Passamahl feiert. Also so eine Art Henkersmahlzeit. Es ist eine Art Henkersmahlzeit, ja. Es ist das, was die Israeliten feiern ja Passa, indem sie die Befreiung aus Ägypten feiern. Da haben sie alle die Wanderstöcke dabei. Dann haben sie diese Matzen. Mhm. Das ist ja ein Brot, das nicht gehen muss. Mhm, das ungesäuerte Brot. Ja, das ungesäuerte Brot heißt, da ist kein Sauerteig drin. Das heißt, du brauchst keine Zeit, es zu backen. Also du musst nicht gehen. Und dann haben sie Koffer da stehen. Und es geht darum, dass man immer aufbruchsbereit ist. Und dieses Mahl, das feiert der Jesus jetzt mit seinen Jüngern und deutet es um. So wird es erzählt. Mhm. Und bei diesem Mahl wird ausgegeben Brot und Wein. Mhm. Wein ist das Edelgetränk des Festtags für einen Israeliten. Mhm. Die hatten Wein. Mhm. Und das Brot ist das, was man eben schnell gebacken hat. Und das hat man geteilt. Aber man nimmt ein, dass es ein ordentliches Abendessen war, ein Passa-Abendessen. Mhm. Und da nicht nur Männer und die Jünger drumherum gesessen sind, sondern auch Frauen und Kinder. Weil natürlich das ein Familienfest ist. Und der Jesus hat ja seine Apostel dabei gehabt und hat seine Familie dabei gehabt. Also seine ganzen Jünger und Freunde und so. Man nimmt nicht an, dass da 12 Apostel saßen. Steif wie die Ölgötzen. Ja, wie auf den Bildern immer dargestellt ist. Sondern dass das eine ganze… So wie bei uns zu Weihnachten. Genau, dass es eine Truppe war und die alle um den Tisch gesessen sind und gemeinsam gegessen haben. Mhm. Und dieses Lamm gegessen haben und Brot und Wein geteilt haben. Auf dieses Mal bezieht sich das, wobei man auch nicht weiß, ob das… nicht dann auch seine Wurzeln. Es gibt ja auch diese Totengedächtnisfeiern, die gibt es im ganzen Antike, wo man immer, wenn ein Mensch gestorben ist, dann ein Jahr später oder eine Woche später oder so auch ein großes Mahl zugunsten derer macht. Es kann auch sein, dass der seine eigene Totengedächtnisfeier macht. Aber eigentlich sagt man, das ganze Ensemble ist so aufgestellt, dass es ein jüdisches Passamahl ist. Nur, dass er das Lamm auf sich deutet und auf seinen jetzt kommenden Tod und dass er daraus eine Gedächtnisfeier, eine Totengedächtnisfeier für sich selbst inszeniert vor seinem Tod. Mhm. Ja. Das Abendmahl ist ja das, was im Grunde genommen die Christen dann kultisch abgelöst haben von Passamahl und die Mitte des Christentums geworden ist. Mhm. Aber mit allen Prägungen, mit allen ambivalenten Prägungen von furchtbar bis wunderbar. Mhm. Also ich finde allein, dass wir einer jüdisch-christlichen Kultur angehören, wo ein Tisch in der Mitte ist und wo das Essen in der Mitte ist und die Lebensmittel in der Mitte sind und ein Respekt vor Brot und Feiern des Weines, finde ich, das mag ich am Christentum. Mhm. Das haben wir nur so sehr entemotionalisiert, dass wir daraus irgendwelche Oblaten gemacht haben. Ja, es gibt ja auch kein Brot. Also wenn wir in die Kirche gehen, also jedenfalls bei uns, ich war schon lange nicht mehr bei einer Abendmahlsfeier, also es hat mehrere Gründe, es sind hygienische Gründe, aber es sind eben auch Gründe, dass es da gar keinen Wein mehr gibt. Brot gibt es sowieso nicht, wir haben immer nur diese grässlichen Oblaten da bekommen, worauf eigentlich Plätzchen, wo eigentlich so… Ja. So Kokosplätzchen drauf gehören. Ja, die werden, nein, aber die kriegst du da nicht. Du kriegst schon extra, da gibt es ja Matzenbäckereien. Das mag modern sein. Als ich noch zum Abendmahl ging, da gab es nur diese schrecklichen Da Oblaten. War aber doch ein, da dann, war doch ein Lamm drauf, oder nein, was? Da war, weiß ich nicht mehr. Ja, hast du nicht hingeguckt? Nee. Also sie unterscheiden sich schon zwischen denen von der Weihnachtsbäckerei. Aber die klebten dann oben am Gaumen. Ja, genau. Und da klebten sie dann noch längere Zeit. Und schmeckten nach gar nichts. Ja, und das soll, und dann, wie freundlich der Herr ist. Ja, wie freundlich der Herr, habe ich dann schmecken dürfen. Und dann kam auch noch die Abschaffung des Weins beim Abendmahl, sodass man dann auch noch so einen fürchterlichen Wolfrat-Traubensaft reingekriegt hat. Wo ich mir gedacht habe, jetzt ist ja dann wirklich der Ofen aus. Also es ist unsinnlicher, geht es nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich noch, als ich in Konfirmandin war und dann zur Konfirmation zum ersten Mal zum Abendmahl gehen durfte. Da erinnere ich mich daran, wie wunderbar dieser Geschmack von Wein war. Ach so. Und wie großartig. Man dann sitzt dann in der Kirchenbank und hat diesen Geschmack dann noch den halben Tag auf den Lippen. Und das ist so ein unglaublich intensives Erwachsenwerdensgefühl. Also es war für mich immer ganz, ich bin gern zum Abendmahl gegangen, bis man angefangen hat, den Wein abzuschaffen. Weil irgendwo könnte ein Trinker sein, der könnte da sich ausgeschlossen fühlen. Das ist wieder dieses, irgendwo könnte sich einer ausgeschlossen fühlen, deswegen müssen jetzt alle was Langweiliges machen. Mhm. Und so war es hier auch, jetzt trinken wir alle Wolfra und ich gehe nicht mehr zum Abendmahl. Das ist jetzt die Konsequenz. Also da bist du übrigens nicht die Einzige. Also der ganze Streit, es gibt ununterbrochen, übers Abendmahl gibt es ja, seit es das Abendmahl gibt, Streit. Und zwar, ist es denn ein Opfermahl? Ist es ein Erinnerungsmahl? Ist und es ist auch diese fürchterliche Umwandlung Liebesmahl von Fleisch, Gott oder, essen. Genau, also erstmal überhaupt, was hat es für eine Bedeutung? Es ist natürlich ein ganz starkes Motiv und ein ganz starkes kultische Inszenierung. Aber die Frage, was sie bedeutet, das hat die Christenheit immer durch, eigentlich die ganze Christenheit durchschüttelt, weil jeder hat es anders gefeiert. Mhm. Und dann wollte man es vereinheitlichen und dann ging es nicht. Und dann geht es um die Frage, wer darf das Abendmahl einsetzen und so weiter und so fort. Zunächst einmal ist es einfach ein großes Essen und ich weiß nicht. Aber man muss ja auch sagen, das reicht doch eigentlich. Es reicht doch eigentlich. Also mir reicht das. Es gibt doch nichts Schöneres als ein großes Essen, das Menschen, die da sitzen und Wein trinken und die dadurch auch etwas munterer werden, verbindet. Gemeinschaftlich verbindet. Finde ich, das reicht mir völlig und ich finde, es reicht auch generell. Und wir haben eigentlich, da haben wir ja jetzt nicht, haben wir ja auch Spuren und hin und dieser, wie die Urchristen das zunächst gemacht haben, weil der Paulus schreibt ja im elften Kapitel, im ersten Korintherbrief, da beschwert er sich, der Paulus muss ja immer alles richtig stellen und so. Und da haben sich offensichtlich Leute bei ihm beschwert oder geschildert, dass das Abendmahl, das ist ja ein Gemeinschaftsmahl der Gemeinde am Sonntag, man isst zusammen, gewesen sein muss am Anfang. Mhm. Also das Abendmahl war, man setzte sich nach dem Gottesdienst hin und hat zusammen eine Runde Wein getrunken. Ich glaube, und man hat sich zusammen hingesetzt als Gemeinde, man hat das Brot gebrochen, man hat den Wein gesegnet, man hat diese Erinnerungsworte gesprochen und dann hat man aber zusammen gegessen. Mhm. So war die Idee. Mhm. So, und dann entartet es aber. Und das kannst du beim Paulus nachlesen. Wieso? Ja, lies mal. Gab es da Besäufnisse oder was? Wie entartete es? Es entartete so, dass die einen, die arbeiten mussten, kamen später. Die armen Leute, die kamen später. Die Reichen haben schon mal die Zeit hatten am Sonntag. Die haben schon mal angefangen. Ach so. Die waren besoffen hinterher. Dann kamen die Armen und haben nichts mehr gekriegt. Also das kann man im ersten Korintherbrief im 11. Kapitel nachlesen. Da wirkt dann der Paulus ein und sagt, es ist doch ein Gemeinschaftsmahl. Ja. Ihr sollt alle zusammensitzen. Mhm. Wenn nicht beim Abendmahl sitzt arm und reich und Sklave und Herr, das ist doch das Gemeinschaftsmahl, wo alle gemeinsam sich verabreden müssen, dass sie dazu, dass sie eigentlich sowas wie den Widerschein des Reiches Gottes feiern. Mhm. Das ist die Idee. Mhm. So, und dann kommt das Abendmahl in die große Mühle des Nachdenkens über die Ämter. Ja. Also wer darf das Abendmahl denn überhaupt ausgeben? Mhm. Früher war das natürlich in Häusern, die reichen Frauen gehörten, sind die zusammengekommen und die haben dann gekocht da. Aber dann hieß es, wer darf das Abendmahl einsetzen? Und dann kommt ja die ganze kirchliche Hierarchie, entsteht dann im 2., 3., 4. Jahrhundert, wo es dann heißt, nur der Priester darf das einsetzen. Mhm. Und der Priester wird wieder vom Bischof geweiht. Und der Bischof, der ist von Jesus bis heute, ist der in der sogenannten Sukzession, gibt der den Stab Christi weiter. Und dann hast du eine riesen Veranstaltung, wo dann einfach der Priester allein derjenige ist, der das, die Wandlung, wie es in der katholischen Messe heißt, vollziehen kann. Ja. Und das und dann wird es eben langweilig. Na, und dann wird ein wunderschöner Brauch, wird dann hierarchisiert, wird magisch. Das hat ja den Luther auch dann so aufgeregt. Dann war er in Rom und hat gesehen, wie die Priester ganz allein in der Ecke in der Kirche den Wein genippelt haben und das Abendmahl für sich selbst eingesegnet haben. und ganz ohne Gemeinschaft gewesen sind und so. Mhm. Da hat sich der Luther dann aufgeregt. Und dann hat sich der Luther aufgeregt, dass die Menschen damals nur das Brot bekamen und nicht den Wein. Bei Katholiken heute noch so. Bei den Protestanten bekommen sie beiderlei Gestalt. Dann ging die Frage um, wie kann man denn Abendmahl feiern, wenn man in der Karibik wohnt, wo es überhaupt kein Wein gibt, sondern wo es nur Kokosnüsse gibt. Mhm. Es gibt Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften, wo die Kokosnuss in der Mitte steht. Mhm. Und dann gibt es das Fleisch der Kokosnuss als Brot und den Saft der Kokosnuss als Wein. Weil die sagen, ist doch wurscht, womit? Mit dem, was uns nährt, feiern wir Abendmahl. Ja. Ja, also das heißt, du ist die Frage, ist es ein Liebesmahl, ist es ein Opfermahl, ist es ein Gedenkmahl, ist es ein Hoffnungsmahl? Ich bin ein Freund des Gedankens, es ist ein Festmahl und es ist eine Feier der Gemeinschaft. Mhm. Und da ist es egal, womit. Mhm. Und ich finde für unsere Kultur Wein angemessen. Aber ich was auch. Ich wichtig finde, und das ist natürlich seit Corona wahnsinnig umstritten, können wir denn aus einem Kelch trinken? Weil der Witz ist ja, dass der Kelch rumgeht und alle trinken. Ja, jetzt macht man das doch so, dass man da die Oblate reintaucht. Dass man die reintaucht, das ist, glaube ich, hygienische Ordnung. Aber manchen Leuten ist es auch noch nicht genug. Mhm. Also die erwarten den sogenannten Einzelkelch. Mhm. Und da stehst du dann, ich bin ja da Pfarrerin, ich teile das ja auch ab und zu aus, da stehst du dann wie ein Wirt mit Schnapsgläsern da, mit so kleinen Gläschen und gibst dann. Ja, und gibst wie bei Kölsch. Ja, gibst dann. Und kommst ich finde ja das auch ganz gut. Kriegt also, jeder so ein kleines Gläschen? Ja, kriegt so ein kleines Gläschen. Mhm. Vor allem im Krankenhaus ist das natürlich üblich. Ja, klar, damit man nicht gleich die Krankheit weitergibt. Aber nachdem die Hygiene und die Frage nach dem Alkoholismus und alles so eine Rolle spielt, wird das alles immer komplizierter. Heute sind diese hygienischen Fragen die wichtigen. Früher waren die dogmatischen Fragen die wichtigen. Tatsache da war aber alles unhygienisch, da unter anderem eben auch der Kelch. Ja. Bei uns ist ja heute alles hygienisch, nur der Kelch nicht. Ja, also genau. Ich möchte auch nicht aus so einem Kelch trinken. Ich gucke mir die Leute, die da vor mir sind, oder ich guckte mir die Leute, die vor mir sind, auch immer an. Da dachte ich, brr. Und habe mich dann ganz an Anfang gestellt, der Schlange. Weil ich wollte nicht, dass da schon 20 Rüssel drin waren, bevor ich dran bin. Ja. Ja, genau, aber ich finde, das Symbol des Kelches ist für mich jetzt wichtig. Mhm. Ja. Und dann hast du natürlich auch, versteht man, was da passiert? Also die große Erzählung damals vor der Reformation war ja, dass der Priester mit dem Rücken zur Gemeinde dastand und die Wandlungsworte gesprochen hat und hoc est corpus gesagt hat. Und die Leute haben gedacht, ui, das ist Magie und haben daraus. Hat er nicht gesagt, hoc est poculum? Nein. Hoc, das ist das, hoc ist Corpus oder hoc ist Poculum. Das ist der Kelch. Eins von beiden. Auf jeden Fall haben die Leute daraus Hokus Pokus gemacht. Mhm. Die haben gesagt, weil sie nichts verstanden haben. Die pure Magie, der verwandelt jetzt das Brot in Fleisch und den Wein in Blut. Ja. Das macht der Priester gerade. Und daher kommt dieses Hokus Pokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater. Ja. Und dann gab es natürlich auch diese unglaubliche Angst, dass man, wenn der Wein gewandelt ist, dass man dann keinen Tropfen mehr vergießen darf. Und weil es ja Christi Blut ist. In der protestantischen Vorstellung ist ja der Gemeinschaftsgedanke im Zentrum. Und da ist in dem Augenblick, wo der Moment der Gemeinschaft vorbei ist, ist die Heiligkeit auch vorbei. Auch vorbei. Ne, das weiß ich von meinem Mann, der ist ja Katholik und der war auch Messdiener. Die haben dann hinterher immer den Kelch leer getrunken. Da durfte nichts verloren gehen. Ja, nichts verloren gehen, das kann man wohl sagen. Und dann gab es die protestantischen Pfarrer, die haben dann hinterher das einfach weggegossen, damit sie auch deutlich sagen, wir sind Protestanten und die anderen sind Katholiken. Ja. Also man geht heute ganz vorsichtig mit diesen Dingen um und passt darauf auf, dass man auch den katholischen Bruder oder die Schwester nicht ausschließt. Aber ganz wichtig auch, also evangelische Leute dürfen eigentlich nicht ins katholische Abendmahl gehen. Ja, da habe ich einen Text dabei. Ja. Wir können ja dann nachher weiterreden. Ja. Aber ich habe einen Text dabei. Ich habe mehrere Texte dabei. Einige lustige, einige traurige. Ich fange mal mit einem traurigen an. Aus der Süddeutschen, heimlich zur Kommunion. Katrin Hassel ist evangelisch, ihr Mann Peter ist katholisch. Sie sind seit 43 Jahren verheiratet und praktizieren schon lange, was Theologen als Recht für alle Christen fordern, die wechselseitige Teilnahme in Eucharistie und Abendmahl. Und das ist jetzt ein Gespräch mit denen von Annette Zoch, die hat das geführt. Gemeinsam am Tisch des Herrn, so heißt eine Studie des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen. Die Autoren begründeten schon 2019, warum für evangelische und katholische Christen die wechselseitige Teilnahme an der Eucharistie bzw. am Abendmahl, so nennt man es bei den Evangelien, möglich ist. Die Feier wird jeweils nach dem Verständnis einer der beiden Seiten zelebriert, aber alle nehmen teil. Der Vatikan verbot jedoch einen solchen Alleingang deutscher Gläubiger. Doch die Organisatoren des Ökumenischen Kirchentags, der derzeit digital und in Frankfurt im Main stattfindet, das war 21 zur Zeit von Corona, sehen das anders. Jesus lädt ein, sagt eine Sprecherin, nicht die Kirchen. Und so werden an diesem Samstagabend in 4 Kirchen in Frankfurt konfessionelle Gottesdienste gefeiert, jeweils mit Abendmahl oder Eucharistie, und die Christen können selber entscheiden, ob sie hingehen. Was im offiziellen Rahmen wie dem eines Kirchentags noch einer Revolution gleichkommt, ist in der Kirchenbasis längst Alltag, so auch bei Katrin und Peter Hassel. Die beiden Augsburger, sie evangelisch, eher katholisch, führen eine sogenannte konfessionsverbindende Ehe und gehen immer abwechselnd entweder in den evangelischen oder in den katholischen Gottesdienst. Süddeutsche. Frau Hassel, Herr Hassel, als Sie vor 43 Jahren geheiratet haben, wie stand es da um die Ökumene? Katrin Hassel sagt, es gab eine starke Aufbruchsstimmung in beiden Kirchen. Das war ganz anders als heute. Man konnte sich so vieles vorstellen. Auch in der katholischen Kirche war viel Hoffnung in der Luft. Ihr Mann Peter sagt, es gab viel mehr Experimentierfreude. Wir hatten einen katholischen Studentenpfarrer, der hat vieles gemacht, was eigentlich nicht erlaubt war. Abendmahl gemeinsam am Tisch, ganz zwanglos. Er sagte, er macht das im vorauseilenden Gehorsam, weil das kommt alles irgendwann sowieso. Aber es ist nicht so gekommen, sagt jetzt die Süddeutsche. Rom hat erst kürzlich bekräftigt, eine Mahlgemeinschaft könne es nicht geben. Peter Hassel, darüber bin ich sehr enttäuscht. Wenigstens bei konfessionsverbindenden Familien hätte man mal sagen können, man macht eine kleine Tür auf. Trotzdem darf man die Hoffnung nicht verlieren. Und dann erzählt sie, die Frau Hassel, dass sie als Protestantin bei den katholischen Kindern sogar den Kommunionsunterricht gegeben hat. Die hat also die katholischen, die kleinen Katholiken in Kommunionsunterricht unterrichtet. War das möglich, fragt die Süddeutsche. Und Frau Hassel sagt dann, wir haben unsere 4 Kinder abwechselnd evangelisch und katholisch taufen lassen, damit keiner in der Familie der Konfessionelle solitär ist. Und als die Erstkommunion meines katholischen Sohnes anstand, wurde ich gefragt, ob sie da den Kommunionsunterricht macht. Es gibt ja immer zu wenig Mütter, die da helfen. Die katholische Kirche hat ein wunderbares didaktisches Material. Was vermittelt wurde, war der Kern unseres Glaubens. Das war eine sehr schöne Zeit und auch kein Problem, dass ich das als Protestantin gemacht habe. Aber bei der Erstkommunion selbst wurde ich nicht zur Kommunion eingeladen. Also die hat die Arbeit gemacht und hat es alles beigebracht. Ja, und zur Kommunion durfte sie nicht gehen und schon gar nicht zur Eucharistie, also gar nicht zum Abendmahl. Mhm. Das hat der Pfarrer vorsichtshalber gleich ausgeschlossen. Dann fragt die Süddeutsche, sie gehen gar nicht mit zur Kommunion in der katholischen Kirche? Doch, aber ich musste mich vor der Eucharistie durchaus innerlich stärken, indem ich mir gesagt habe, es ist Jesus Christus, der mich da einlädt. Die Menschen sind nur die Sprachrohre und der Priester und Pfarrer weiß es auch nicht besser als ich. So habe ich mir selbst den Weg eröffnet. Und ihr Mann Peter sagt, wenn meine evangelische Frau in der katholischen Kirche zur Kommunion geht, ist das unausgesprochen ein bisschen so, als würde sie sich was klauen. Man schaut darüber hinweg, aber so richtig eingeladen ist sie nicht. Während ich mich in der evangelischen Kirche ganz klar eingeladen fühle zum Abendmahl. Als Katholik finde ich, dass die Würde eines evangelischen Christen verletzt wird, indem er sich die Kommunion heimlich holen muss. Und dabei verdunstet in unserer Gesellschaft der Glaube. Ja. Ja, das ist völlig richtig, was sie da, dass sie sich da beschweren. Ja. Und das ist also ja, vor allem allerletzte. Auch dieser Gestus dann immer, du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu. Ja. Auch der Zwang übrigens dann bei der Geburt von Kindern oder wenn man Kinder taufen muss, sich entscheiden zu müssen in die eine oder andere Richtung. Die haben das ja sehr kompliziert, aber sehr bewusst gemacht. Mhm. Ja. Ich lebe zurzeit in Thessaloniki in einer Umgebung von der orthodoxen Kirche. Mhm. Und da haben sehr viele evangelische deutsche Frauen orthodoxe Männer geheiratet, beziehungsweise in orthodox-christliche Familien geheiratet. Mhm. Und da ist es vollständig selbstverständlich, dass auf keinen Fall eines der Kinder evangelisch getauft wird. Oha. Von vornherein sind diese Kinder alle orthodox getauft. Ja. Die kriegen in der orthodoxen Kirche erst bei der Taufe ihren Namen. Vorher haben die keinen Namen, die werden Pedia genannt, also Kind genannt oder so. Dann bekommen sie erst ihren Namen und keinesfalls darf da jemand an der Eucharistie teilnehmen, der evangelisch ist. Und wir, gerade auch eine Kirche jetzt, wie die wir Evangelischen, die auch Frauen als Pfarrerinnen haben oder Geistliche haben, ich darf da auf keinen Fall auf Augenhöhe mit irgendeinem orthodoxen Priester reden. Oder jetzt neulich hat der orthodoxe Patriarch Geburtstag gehabt, da hat mich dann ein junger Pfarrer eingeladen und hat gesagt, ich soll doch im Talar dazukommen. Ja. Und eine Stunde später hat er schnell wieder angerufen und hat gesagt, das war nur ein Witz, auf keinen Fall darf ich mit dem Talar kommen. Ja, das ist vorher, also, dass ich noch schnell erkundigt. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe von diesem wunderbaren kleinen Roman von dem Eduard Schlink, Die Vision des Papstes. Nee. Ich weiß es jetzt jedenfalls nicht. Also der Vater von Bernhard Schlink ist ein eigentlich ziemlich bekannter und prominenter Neutestamentler in Heidelberg gewesen. Ja. Und der war auch dabei beim Vatikanischen Konzil 1963, wo massive Liberalisierung der katholischen Dogmatik passiert ist. Und da war er als evangelischer Theologe dabei. Das war ein überzeugter Ökumeniker und er war überzeugt, solange er lebt, wird es eine Konfession geben oder zumindest wird man sich als eine Christenheit fühlen. Er erzählt die Geschichte von dem Papst, der überraschend gewählt wird, ein Bauersbub aus Italien. Das ist aber jetzt eine Story, das oder? Das ist die Story, das ist seine Fiktion, ein Roman. Ja. Der heißt Die Vision des Papstes. Okay. Und die hat er unter einem Pseudonym geschrieben. Ah. Jetzt erst weiß man, dass er das war. Ja. Und da beschreibt er, wie eben ein Papst gewählt wird und wie er dann schweres Fieber bekommt, weil er unter der Last auch dieses neuen Amtes zusammenbrechen droht und bekommt 3 Wochen lang, liegt er mit schwerem Fieber und Grippe im Bett und dann schleppt er sich immer in die Nebenkapelle, wo der Papst betet und betrachtet dieses Kreuz und während er dieses Fieber hat, sieht er dieses Kreuz an und da hängt der Christus in einzelnen Körperteilen am Kreuz. Ja. Und fleht ihn praktisch an, ihn zusammenzusetzen. Mhm. Und nachdem er also diese Vision gehabt hat und wieder gesundet ist, entflieht er dem Vatikan und zieht sich was Normales an und geht nach Jerusalem und geht dann in die anglikanische Kirche und geht zum Abendmahl. Mhm. Und dann geht er in die evangelische und dann geht er in die orthodoxe und dann geht er zu allen Konfessionen, die ja da versammelt sind und geht raus und sagt, es ist überall das Gleiche, es ist eigentlich überall das Gleiche. Wenn es in einem bestimmten Geist gefeiert ist, dann ist es überall das Gleiche. Bis er dann von der Bildzeitung oder was auch immer erwischt wird. Und dann wird bekannt, dass der Papst beim evangelischen Abendmahl war. Und dann lädt er eben nach Patmos. Aber es gelingt ihm nicht. Er lädt dann nach, also die Vision ist, dass er nach Patmos einlädt, alle Konfessionen. Ach, und dann kommen sie und versöhnen sich. Um zumindest das Abendmahl als dieser große Tisch der Konfessionen aller Christen, das zu reinstallieren, nicht als ein Zeichen von Trennung, sondern ein Zeichen von Versöhnung. Mhm. Ja. Schön. Sehr schön. Schön. Ich glaube, aber du hast sie trotzdem mal erzählt. Aber die Geschichte ist so hübsch, dass man sie auch gerne zweimal hören kann. Ich habe auch wieder was dabei. Mhm. Ich habe nämlich hier einen Artikel gefunden über die Frage, was aßen die Jesu-Jünger wirklich? Und da gibt es wissenschaftliche, wissenschaftliche Untersuchungen, was die da aßen. Was gegessen wurde, weiß man nicht so ganz genau, denn es steht ja nicht im Text. Aber bei den Gemälden, die ausgewertet wurden, ist das häufigste Gericht Fisch, interessanterweise nicht Lamm. Mhm. 18% Fisch, dann gefolgt von Lamm, 14% Schwein, 7%. Schwein hat sicher. Ja, witzig, oder? Witzig. Der Rest der Gemälde hat keine erkennbaren Hauptgang. Aber hier sind auch einige abgebildet von diesem Gründonnerstagsfestessen. Jetzt lese ich dir mal was aus dem Hamburger Abendblatt vor, das letzte Abendmahl und seine Portionen. Gründonnerstag ist der Tag des letzten Abendmahls. Die Christen erinnern an diesem Abend an das in der Bibel überlieferte Ereignis. Jesus sitzt mit seinen Jüngern beisammen, bevor er von Judas verraten und am Karfreitag gekreuzigt wird. Keine andere Szene dieses Mahls. ist durch alle Jahrhunderte hindurch immer wieder so eindrucksvoll wiedergegeben worden. Deshalb haben US-Wissenschaftler 52 Gemälde mit dieser Szene aus 1000 Jahren analysiert und festgestellt, die Menschheit wird immer gefräßiger. Denn die Darstellung der biblischen Szene spiegelt auch die Essgewohnheiten der jeweiligen Epochen wider. So wurde der Tisch immer wieder anders gedeckt, die abgebildeten Speisen und Getränke mit der Zeit aufwendiger und die Portionen üppiger. Brian Wensink vom Institute of Angewandte Wirtschaftswissenschaften der Cornell Universität im Bundesstaat New York und sein Bruder Craig, Religionswissenschaftler am Wesleyan College in Norfolk, Virginia, haben ihre Analyse im International Journal of Obesity, also im internationalen Journal für Fettleibigkeit, präsentiert. Mit einem Computermessprogramm verglichen sie sogar die Größe der Teller. Die nahm zwischen dem 11. und dem 21. Jahrhundert um 66% zu. Die der Portionen um 69%. Die der Brotlaibe um 23%. Um die Angaben maßstabsgetreu zu erfassen, wurde als Bezugsgröße jeweils das Verhältnis zum Kopf der Jünger genommen. Also der Kopf der Jünger wurde als Maßstab genommen für die Tellergröße und hat man festgestellt, dass die immer mehr fressen. Durch die Jahrhunderte werden die immer dicker und hauen immer mehr rein. Ist das nicht hübsch? Ja. Was ich aber eigentlich das Irritierendste und das Stärkste an dieser Abendmahlsgeschichte finde, also bei Johannes ist es ja nicht die Abendmahlsgeschichte, da ist ja die Fußwaschung, die vergleichsweise die Handlung, ja, die der Papst ja bis heute am Gründonnerstag, ja, macht. Ja. Die habe also, ich jetzt nicht reingerechnet, ja, weil es am anderen Ende des Körpers stattfindet. Ja, ist aber bei Johannes sozusagen, ja, die Parallele zum Abendmahl. Mhm. Aber was ich irritierend finde, dass der Jesus an diesem Abendmahlstisch mit dem Judas sitzt, die erschrecken und sagen, Herr, bin ich's? Jeder traut sich's zu. Und er sagt, der mit mir die Hand in die Schüssel tut. Also der sitzt am Tisch, der wird auch nicht irgendwie... Was sagt er denn? Du musst jetzt den Leuten sagen, was nun wirklich Jesus sagt. Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der ist es. Der wird mich verraten. Ja, genau. Genau. Aber der wird nicht vorher aussortiert oder so, sondern der sitzt da mit am Tisch. Mhm. Also dieses, wir haben vor einigen Sendungen ja über die Gefangenenbesuche, ja, geredet. Ja. Also wo es zu den Werken der Barmherzigkeit, ja, gehört, wen auch immer zu, ja, besuchen. Ja? Ja. Jeder, der ein Mensch ist, hat einen Besuch verdient. Ja. So ist auch an dem Tisch des Herrn, ist das ganze Ensemble der verschiedenen Feiglinge und Verräter und wie auch immer diese Jünger sich dann als Charaktere rausschälen, das kann man ja während der Passionsgeschichte ganz schön sehen, die sitzen alle an einem Tisch. Und das finde ich eigentlich, also das theologisch Aufregende daran, da wird keiner eben ausgeschlossen. Mhm. Ganz anders, als die Kirchen das dann später gemacht haben. Was weiß ich, nur wenn du bußfertig bist, dann kannst du rein zum Abendmahl gehen. Wir haben ja auch vor jeder Abendmahlsliturgie eigentlich eine Beichte, dass man dann sozusagen sein inneres Zeug loshaben kann, dann kannst du zum Abendmahl gehen. Das ursprüngliche Abendmahl war mit allen. Ganz, ja, ohne moralische Vorbehalte. Hat nicht Luther gesagt, man sollte besonders dann zum Abendmahl gehen, wenn man das Gefühl hat, man glaubt das alles nicht so richtig? Je mehr man ins Zweifeln gerät, desto häufiger soll man zum Abendmahl gehen. Andersrum. Wird eben also nach, nicht, ja, wenn man muss ganz gefestigt sein und wenn man, ja, ganz gefestigt ist und ein guter grüßt, dann, ja, darf, ja, man gehen, sondern andersrum. Wenn man besonders ein Wackelkandidat ist, sollte, ja, man besonders häufig man gehen. Man sollte sich dessen versichern. Und also auch die so Angst, lustig, es gab, oder, ja auch im 19. Jahrhundert immer wieder, also auch Erzählungen, dass Leute so viel Angst haben, zum Abendmahl zu gehen. Da hat sich ja dann auch eingeschlichen die Vorstellung, ich muss innerlich ganz sauber sein und sündlos, weil ich mir das sonst zum eigenen Verderben esse. Ja, pass auf, hier bei Paulus steht es im Brief an die Korinther, wer also unwürdig von dem Brot isst und dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Sich selber zum Gericht. Ja, furchtbar. Das ist also diese Drohung. Aber du musst dir vorstellen, der hat ja jetzt mit Leuten zu tun, die besoffen da am Tisch sitzen und die ganze Abendmahlsvorstellung im Grunde genommen pervertiert haben. Ja. Deswegen sagt er also, wer da sitzt und besoffen sitzt da am Tisch und die Armen nicht an den Tisch lässt und sowas, der ist unwürdig, wirklich unwürdig. Mhm. Aber daraus ist ja dann auch so eine Angst geworden bei vielen Kindern, auch wenn sie zum ersten Mal zum Abendmahl gehen, dass sie auch ja sauber sind und dass sie auch ja keine Sünde begangen haben und in der katholischen Kirche vorher beichten müssen, bevor sie zum ersten Mal zur Kommunion gehen. Wir im Evangelischen bei Abendmahlsgottesdienst haben bisweilen noch die sogenannte große Gemeinschaftsbeichte, wo halt Beichttexte kommen. Mhm. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, es ist ein Festmahl und da muss man sich in einer gewissen Weise benehmen. Aber das ist ja eine Angstmache vor dem Abendmahl. Das hat so fast so viel magische Drohgebärde, wie das der katholische Priester hatte, wenn er einen Tropfen Blut verloren hat. Also da ist ein magischer Umgang mit diesen Abendmahlsgaben. Der ist jetzt aus meiner Sicht abzulehnen, überflüssig aus dem Text. Jetzt lese ich dir noch was vor, was ich vor einigen Jahren geschrieben habe. Ich glaube, es sind 15, aber so genau weiß ich es nicht mehr. Ich habe mal geschrieben über eine Legende, die sich um Leonardo da Vincis Abendmahl rankt. Und zwar geht es letztlich um die Frage, wer sitzt da mit Jesus um den, um den Abendmahlstisch. Es gibt eine merkwürdige Legende um Leonardo da Vincis Abendmahl, eine jener Geschichten, die immer wieder erzählt werden, obwohl ihr Ursprung im Ungewissen liegt. Als da Vinci Ende des 15. Jahrhunderts sein berühmtes Abendmahl an die Wand der Mailänder Kirche Santa Maria delle Grazie malt, sucht er 13 Gesichter, die Jesus mit seinen 12 Gefährten darstellen könnten. Er lässt sich von den Physiognomien verschiedener Mailänder Bürger inspirieren und porträtiert sie einen nach dem anderen. Als Petrus, als Johannes, als Jakobus und so weiter. Zuletzt fehlen am langen Tisch nur noch zwei Köpfe. Der des Verräters Judas und der des Erlösers Jesus. Letzteren findet Da Vinci schließlich in einem jungen Mann, aus dessen Antlitz eine durchscheinende, beinahe jenseitige Reinheit leuchtet. Der sitzt im Modell und wird als totgeweihter Christus verewigt, das Haupt leicht geneigt, die Augen gesenkt. Jetzt fehlt bloß noch Judas. Der Künstler sucht und sucht und erblickt aber nirgendwo eine Visage, in der sich die Zerrissenheit und Verworfenheit der Verräterseele eindrucksvoll genug gespiegelt hätte. Deshalb bleibt die Figur des Judas im Fresko für viele Jahre gesichtslos. Und plötzlich stößt Da Vinci auf seinen Judas. Es ist ein Mailänder mittleren Alters mit zerquälten Zügen und Augen, die nichts mehr erwarten. Auch dieser Mann sitzt Da Vinci bereitwillig Modell. Und der malt ihn hinein in den Kreis der aufgebrachten Jünger, die gerade erfahren haben, dass einer von ihnen den Meister verraten wird. Malt ihn mit abgewandtem und verschattetem Gesicht. Als sein Porträt fertig ist, richtet der Judas das Wort an den Künstler. Und du hast mich nicht zum ersten Mal gemalt heute. Ich habe vor langer Zeit schon einmal bei dir Modell gesessen. Und er zeigt auf die lichte Gestalt des Jesus. Natürlich brauchte Da Vinci in Wirklichkeit nicht 20, sondern nur 4 Jahre für sein Abendmahl. Die Gesichter von Jesus und Judas sind aber tatsächlich unvollendet geblieben. Die Legende schildert indes keine Begebenheit im Mailand des ausgehenden Mittelalters, sondern sie erzählt von der Ambivalenz der Seele, vom Erleuchteten und von seinem finsteren Bruder, vom Andächtigen und vom Abgekehrten, vom über jeden Zweifel Erhabenen und dem vom Zweifel Zerfressenen. Zwei Antipoden, die ein und derselbe sind, also vom Menschen. Eine wunderbare Geschichte. Eine schöne Geschichte. Ne? Damit könnten wir die Abendmahlsfolge auch abschließen, weil ich denke, das erzählt ja auch die Abendmahlsgeschichte, wer da alles sitzt. Und es sitzen alle da und offensichtlich eben auch wir in den verschiedenen Phasen unseres Lebens. Ja. Also, dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch und wir hören uns wieder in 14 Tagen und hoffen, dass dann alle anderen auch dabei sind. Denn dann geht es tatsächlich um Judas und um Petrus, die beiden antipodischen Jünger. Genau, die beide große Karriere der Geschichte der Tradition gemacht haben. Tschüss. Tschüss, bis dann. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. produziert von Pool Artists.